Schönen guten Abend. Es ist Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr. Und wie fast jeden Sonntag hören Sie jetzt Bürgerradio hier in Radio Kiepenkerl. Das Journal am Sonntag. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Thiemann. Heute mit zwei Themen. Es geht einmal um eine Ausstellungseröffnung und um die Ausstellung, die jetzt noch weiterhin läuft. Und zwar auf der Burg Fischering in Lüdinghausen. Leon Löwentraut heißt der Künstler. Und Ernst Grund war für uns dort und hat alles herausgefunden, was wissenswert ist. Und im zweiten Teil hören wir etwas über die IGZ-Baustelle. Da sollte es eigentlich Richtfest geben, aber das hat nicht so ganz geklappt. Leon Löwentraut heißt der Künstler, dessen Ausstellung vor kurzem auf der Burg Fischering in Lüdinghausen eröffnet wurde. Mit dabei Landrat Dr. Christian Schulze-Pellengar und mein Kollege Ernst Grund. Herr Dr. Schulze-Pellengar, Sie eröffnen heute eine Ausstellung mit den Werken von Leon Löwentraut. Wie konnten Sie den Künstler für diese Ausstellung gewinnen? Ja, wir freuen uns wirklich, dass wir diesen renommierten jungen Künstler hier in der Burg Fischering ausstellen können. Und der Kontakt ist bei uns über die Kulturabteilung zur Galerie entstanden, die halt Ihnen insbesondere halt ja betraut. Und Frau Sörries, die ja langjährig unsere Kulturabteilung geleitet hat, hatte die Kontakte hergestellt, sodass es uns eben möglich ist, jetzt diese Ausstellung mit ganz interessanten und vielschichtigen Werken dieses jungen Künstlers auch ausstellen und präsentieren zu können. Wie ist die Resonanz der Burgbesucher auf wechselnde Ausstellungen? Ja, das kommt eigentlich wirklich immer sehr, sehr gut an, weil das natürlich auch interessant ist, neben der neuen, frischen Dauerausstellung im Hauptgebäude der Burg, eben im Vorburggebäude immer wieder wechselnde Ausstellungen auch präsentieren zu können, ganz unterschiedlicher Künstler. Und da ist es eben jetzt wirklich ein schönes Highlight, Leon Löwentraut hier präsentieren zu können. Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie? Also ich will jetzt gar nicht mal das an Zahlen festmachen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass diese interessanten Bilder von möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern auch angeschaut werden. Und wir erwarten schon einen ziemlichen Ansturm, der sich schon so in Anfragen halt niedergeschlagen hat. Und deswegen bin ich wirklich ganz gespannt. Aber es wäre einfach schön, wenn viele die Gelegenheit nutzen, solche hochkarätige Kunst eben hier vor Ort auch sich anzuschauen. Was bringt einen Maler zum Malen und was kommt dabei heraus? Das sind die Fragen, die meinen Kollegen Ernst Grund bewegen. Und gefragt hat er Leon Löwentraut, den Künstler persönlich, dessen Bilder zurzeit auf der Burg Fischering ausgestellt sind. Herr Löwentraut, Sie stellen hier auf der Burg Fischering aus. Wie ist der erste Eindruck von der Ausstellung? Der erste Eindruck von meiner Ausstellung hier, auch wie sie kuratiert wurde, auf der Burg Fischering, welches ja auch ein staatlich anerkanntes Museum ist, gefällt mir unheimlich gut, vor allen Dingen, weil es jetzt die zweite museale Ausstellung ist. Und ich bin sehr, sehr begeistert über die Hängung und dass das Gesamtbild auch so passt. Es ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin da auch sehr, sehr penibel. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann tausche ich auch mal Bilder, aber das hängt hier alles so gut und das würde ich auch genau so hängen. Können Sie etwas zu Ihrer künstlerischen Laufbahn sagen? Zum Malen bin ich gekommen, da war ich noch sehr, sehr jung, da war ich 7 Jahre alt und irgendwann habe ich dann halt angefangen, Gesichter, Silhouetten, Figuren, sowas, Körper für mich zu entdecken, Situationen und Zwischenmenschliches in verschiedenen Situationen, wo ich mich einfach auch mit den Persönlichkeiten der Menschen oder Verhaltensweisen von Männern und Frauen auch zueinander auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich halt angefangen, mich auch für viele andere Künstler, für große Meister zu interessieren, bin in jeder Stadt beziehungsweise Großstadt, wo ich dann gewesen bin, auch in die Museen gegangen für moderne Kunst, habe mich da immer inspirieren lassen und fand es immer ganz großartig, was man auch für neue Eindrücke bekommt in anderen Kunststilen, was mich sehr, sehr interessiert hat, was einfach diese Vielfalt an Kunst, was es da einfach gibt, das ist unglaublich und das war immer, was mir sehr, sehr zugesagt hat und was, glaube ich, dann auch meine Laufbahn so bestimmt hat, einfach auch diese Neugierde zu der Umwelt, zu vielen anderen Kunstrichtungen, einfach dieses Offene, dieses Verlangen zu haben, neue Kulturen kennenzulernen und so weiter auf der ganzen Welt. Das Reisen ist eine ganz, ganz große Inspiration für mich. Und dann ging das halt auch los, dann irgendwann in London die Ausstellung, in Basel, in Hamburg, in Singapur, die erste in New York. Dann war Berlin, Düsseldorf, Dakar, also in Senegal. Jetzt war die zweite Ausstellung in New York, Paris, Headquarter, UNESCO. Die erste museale Ausstellung war im Osthausmuseum gewesen. Also es waren große Schritte. Auf Mallorca war eine mega Ausstellung. Aber ich sag immer, ich bin ein Fan von großen Schritten, aber auch von realistischen Schritten und realistischen Zielen. Und die können teilweise manchmal ein bisschen crazy sein, aber letztendlich, wenn man weiß, okay, es ist trotzdem noch real, man kann es schaffen, so, dann hänge ich mich da auch rein. Das war dann so mein Werdegang, meine künstlerische Laufbahn und was die Laufbahn auch ausgemacht hat. The party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know where. Avalon. There's no holding. Would you have me dancing? I don't know. Und weiter im Gespräch zwischen Ernst Grund und Leon Löwentraut. Ich glaube, es geht jetzt um Maltechniken. Können Sie etwas zu Ihrer Maltechnik sagen? Also meine Maltechnik ist, dass ich meistens die Bilder an die Wand stelle oder auf den Boden lege und male. Erstmal mit Pinsel, auch ganz pastös und ganz dick, weil ich natürlich auch eine Haptik in den Bildern widerspiegeln möchte, etwas Pastöses, wodurch halt dann auch eine gewisse Tiefe dann in den Bildern entsteht. Aber es ist jetzt nicht so, wie manche auch geschrieben haben, dass ich nur aus der Tube male. Das ist definitiv nicht so. Das meiste mache ich wirklich mit dem Pinsel, auch mit ganz, ganz großen, breiten Pinseln, wo ich dann den Untergrund damit schaffe, die Figuren schaffe und letztendlich male ich dann mit der Tube, wenn das Bild auf dem Boden liegt, damit das da nicht mehr runterlaufen kann, weil sonst durch diese dicke Farbe läuft alles runter und das möchte ich natürlich nicht. Aber mit dem Pinsel male ich eigentlich immer, wenn die an der Wand steht, die Leinwand. Haben Sie für diese Ausstellung auf der Burg Fischering Bilder konzipiert? Meinen Sie jetzt extra für die Ausstellung gemalt? Extra für die Ausstellung gemalt. Ja, klar. Also alle Bilder, die man hier jetzt sieht, alle 20 Unikate, das sind alles welche, die jetzt die neuesten, aktuellsten sind und meinen jetzigen Stand von meiner Kunst widerspiegelt. Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Eigentlich wollten wir von einem Richtfest berichten. Warum daraus nichts wurde, hat Ernst Grund auf der IGZ-Baustelle herausgefunden. Denn gefeiert wurde trotzdem. Und warum, das hat dann Ernst Grund von Bürgermeisterin Lisa Stremlau erfahren. Sie feiern heute das Baustellfest der IGZ-Baustelle. Können Sie etwas dazu sagen? Was ist der Anlass? Der Anlass ist, dass wir ein gutes Stück weitergekommen sind. Eigentlich sollte es heute ein Richtfest werden. Das hat nicht so ganz geklappt, aber das ist sicherlich nicht die erste Baustelle, wo es Verzögerungen gibt. Die gab es. Aber wir hatten uns auf diesen Termin geeinigt und zwar ganz wichtig, dass die Ministerin kommt. Und von daher haben wir das heute als Baustellenfest gefeiert. Und ich glaube, es war auch ein guter Anlass, um all den Gästen zu zeigen, wir sind schon relativ weit. Wir sind noch nicht fertig, aber im nächsten Jahr wird es soweit sein. Aber die alle hier sind, haben uns zumindest die Rückmeldung gegeben, dass man sich schon in etwa vorstellen kann, wie es aussehen wird. Vor allen Dingen hier der Markt der Möglichkeiten mit dem Glasdach versehen wird sicherlich ein ganz, ganz reizvoller Begegnungsort werden. Können Sie etwas zum Baufortschritt sagen? Das habe ich gerade schon versucht zu erklären. Wir hatten Verzögerungen aufgrund der Archäologie. Es wird sicherlich noch in diesem Jahr das Richtfest stattfinden. Und wir wollen, ich sag mal, im letzten Drittel des kommenden Jahres wollen wir fertig sein. Und ich hoffe, dass das uns gelingen wird. Können Sie etwas zum Umbau des Rathauses und zur zeitlichen Planung sagen? Ich kann Ihnen zunächst mal sagen, dass der Durchbruch kurz bevorsteht, also der Durchbruch, wir sind ja heute schon einen ersten Durchbruch gegangen auf diesen Markt der Möglichkeiten, das wird jetzt in zeitnah geschehen und dann werden die Umbauarbeiten beginnen. Wann sie jetzt letztendlich beendet sein werden, kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. Man wird ja vorsichtig, weil es schwer ist, Handwerker zu bekommen, weil es einen unwahrscheinlichen Boom gibt, was das Bauen anbetrifft. Von daher wird sich das mit Sicherheit auch noch ein bisschen verzögern, aber wir werden dann beginnen, wenn der Durchbruch gestartet hat. Sweet tea from a mason jar. Dogwood. Pfarrdächernd Markus Trautmann ist der zweite Gesprächspartner von Ernst Grund beim Baustellenfest auf der IGZ-Baustelle. Herr Trautmann, Sie feiern das Baustellenfest der IGZ. Können Sie etwas dazu sagen? Was ist der Anlass? Der Anlass unserer heutigen Zusammenkunft sollte ein klassisches Richtfest sein, bei dem der Dachstuhl eingesegnet wird. Dazu konnte es nicht kommen. Wir haben eine kleine Verzögerung und deswegen haben wir das als Baustellenfest umgewidmet im Zugehen auf die Aufrichtung des Dachstuhls. Wir mussten einen Termin einhalten, den die Ministerin Scharrenbach schon lange vorher bestätigt hatte. Deswegen der heutige Termin als Baustellenfest mit vielen Ehrengästen. Können Sie etwas zu dem Baufortschritt sagen? Wir erwarten bald, dass der Dachstuhl aufgerichtet wird und dass die Arbeiten zügig vorangehen. Wir wollen im Jahr 2019 einziehen, möglichst im Sommer schon, dass der Kindergarten seine Räumlichkeiten bezieht und zum Spätsommer hin, zum Herbst hin, das ganze IGZ dann die Tore öffnet. Streets were full of cars, all bright and shiny like they'd just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? Where bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. It's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world dawned upon the human race. But words are meaningless and everything's surreal. Gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. was like yesterday, we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. The strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Yeah. here far too long. I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Unsere Sendung, das Journal am Sonntag, Bürgerradio in Radio Kiepenkerl, geht so langsam dem Ende entgegen. Heute hatten wir zwei Themen für Sie. Einmal die Ausstellungseröffnung von dem Künstler Leon Löwentraut, der auf Burg Fischering ausstellt. Da sollten Sie vielleicht mal hingehen und nochmal schauen. Und zum Zweiten gab es einen Bericht über ein Baustellenfest, was eigentlich ein Richtfest hätte sein sollen, nämlich von der IGZ-Baustelle mitten in Dülmen. Mit dabei Ernst Grund, der für uns die Berichte und die O-Töne eingeholt hat, und Jürgen Neff, der in der Technik gesessen hat und die Musik ausgesucht hat. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie hören uns wieder nächsten Sonntag, kurz nach 20 Uhr, Bürgerradio in Radio Kiepenkerl, das Journal am Sonntag. Mein Name ist Wolfgang Thiemann. There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, seconds from my heart, a bullet from the door, helpless I surrender, shackled by your love, holding me like this, poison on your lips, only when it's over. Silence hit so hard. Cause it was almost love. It was almost love. It was almost love. It was almost love. When I heard